Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Der Kanal. Ein musikalisches Rattenmärchen von Albrecht Koch. Unser Kanal schlief nie. Immerzu gurgelte und rauschte, tropfte und gluckste er, wie ein lebendiges Wesen. Manchmal wurde der Kanal böse, dann tobte und toste er, dass einem fast die Ohren abfielen. Riesige Mengen Abwasser strömten durch die Rinnen, schwappten an den Kanalwänden entlang und klatschten um die Ecke. Dann wieder beruhigte sich unser Kanal und gluckerte leise vor sich hin. Nur ab und zu platschte aus irgendeinem Seitenzufluss ein Schwall Abwasser. So ein Gluckern ist sehr beruhigend. Man wird wunderbar müde davon. Auch als der letzte Tag in unserem Kanal anbrach, schliefen wir. Ich weiß nicht, wovon die anderen träumten. Ich träumte, wovon Kanalratten am liebsten träumen, von leckerem Futter. Wir sind die Funkernpatrouille. Und haben alles unter Kontrolle. Wir sind die Futterpatrouille. Haben alles unter Kontrolle. Die Futterpatrouille. Während ich noch träumte, war die Futterpatrouille aufgestanden und hatte was zu beißen besorgt. Seid ihr alle wach? Ja. Ja. Die Futterpatrouille hat euch mal wieder was Leckeres mitgebracht. Was denn? Saftbockwurst im Eigenhaus? Nein. Semmelknödel im Kochbeutel? Nein. Dentablend Antibelag mit dem Dreifachschutz? Nein. Fischstäbchen. Fischstäbchen? Nie gehört. Könnt ihr auch nicht. Fischstäbchen sind ja auch völlig neu. Riffraff gehörte zur Futterpatrouille. Sie war eine sehr schlaue Rettin. Was sie sagte, stimmte auch. Riffraff sah alles, hörte alles, wusste alles. Liebe Rettinnen und liebe Ratten. Was ist ein Ohr? Lasset uns singend preisen, was wir gleich verspeisen. Bitte schön, ein Ohr. Wenn ihr wärt so nett, ein A zu intonieren im Falsett. Ah. Oh. Zu tief, zu tief. Fischstäbchen, das nagen wir mit Freude. Fischstäbchen, der Stoff, aus dem das Futter ist. Fischstäbchen, für den kleinen Hunger zwischendurch. Fischstäbchen, sind gut für dich und mich. Fischstäbchen, das nagen wir mit Freude. Ein Ohr besaß zwar nur ein Ohr, aber dieses Ohr war sehr musikalisch. Alle Kanalratten liebten ein Ohrs Lieder. Fisch. Aufhören! Genug gesungen! Titan war unser Häuptling. Er hatte die Futterpatrouille gegründet. Außerdem war Titan Opa. Mein Opa. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Kurz nach meiner Geburt musste er mal vorkosten. Das hat er leider schlecht vertragen. Vorkosten! Ich habe gesagt, vorkosten! Wer ist an der Reihe heute? Doktor! Ja, heute ist dran. Doktor gehörte auch zur Futterpatrouille. Er war Wissenschaftler. Seine Studienjahre hatte Doktor verbracht als Gefangener der Zweibeiner. Das sind die, welche sich Menschen nennen und in der Oberwelt leben. Mama sagte immer, von dieser Zeit habe Doktor sich nie richtig erholt. Mama ist heute dran. Wieso ich? Ich habe doch gestern vorgekostet. Ich frag mich, wo du deine Gehirnzellen gelassen hast. Meine Gehirnzellen? Lass mich überlegen. Wo könnte ich die gelassen haben? Schon gut. Wer ist der Nächste? Doktor. Der Nächste ist... Ich will auch mal probieren. Oh nein, Ratze. Vorkosten ist Erwachsenensache. Aber ich bin schon 6 Monate alt, Mama. 6 Monate, das ist alt genug. Ist das nicht? Bei allen Abwassern widerspricht mir nicht immer, Tochter. Tu ich aber. Ratze ist schließlich mein Sohn. Und mein Enkel? Bei meinem Enkel wird meine Erziehung nicht so fehlschlagen wie bei dir. Mama war die beste Mama im ganzen Kanal. Aber von Ratterichen verstand sie nicht viel. Für sie war ich immer noch ein Baby. Du hast Glück, Tochter, dass ich heute gut gelaunt bin. Doktor, wer ist der Nächste? Der nächste Vorkoster, Schnüffler. Bitte nicht! Mir geht's hundeelend. Was sag ich? Sau schlecht geht's mir. Meine Nase tropft. Ich rieche nicht mehr. Wie soll ich da vorkosten, frag ich dich. Wolltest du nicht Mitglied der Futterpatrouille werden? Ja. Darf ich endlich mitmachen? Nicht, wenn du dich immer um das Vorkosten drückst. Fressen wollt ihr alle, aber nicht vorkosten. Mitglied der Futterpatrouille sein, das wollte jeder, außer Mama. Aber Schnüffler war der Letzte, den Titan zum Mitglied der Futterpatrouille ernennen würde. Das war so klar wie Abwasser. Der letzte Tag in unserem Kanal begann wie jeder Tag. Aber dann geschah etwas, und das änderte alles. Ja, was ist denn? Hörst du nicht? Den Klang? Was soll ich hören? Diesen seltsamen Gesang. Bei allen Abwassern, was ist das? Ah, buenos dias. Guten Tag, Compañeros. Ich verbitte mir diese Katzenmusik. Ich habe mir schon gemacht Sorgen. Ich finde niemanden dieses beschissenes, feuchtes Kanal. Oh. Was hast du gesagt? Titan will von dir hören, dass es schön ist hier im Kanal. Ach, comprendre. Ich wollte sagen, selbstverständlich. Schönes, feuchtes Kanal. Mein Name ist übrigens Chico. Ich bleibe in eurem Bau ein paar Tage. Sie? Zweite Abzweigung vom Hauptkanal nach links. Ein kleiner, ruhiger Seitenkanal. Hier befand sich unser Bau. Es gab das Gerücht, dass noch ein anderes Rattennest existierte, irgendwo auf der anderen Seite des Hauptkanals. Aber ich hatte noch nie Ratten von dort gesehen. Wir können dich nicht brauchen hier. Warum nicht, Titan? Er könnte vorkosten. Ja, Titan. Vorkosten. Es gibt Futter, Senores. Ja. Wollen wir mal probieren? Ja, si. Ich verspüre mucho Appetito. Einem hungernden Fremden geben wir doch gerne was. Wir verstehen was von Gastfreundschaft, nicht wahr, Titan? Meinetwegen. Hier! Na, wie schmeckt's uns denn? Sag was, Fremder! Wie bitte? Schmeckt komisch. Aha, und? Mir ist übel. Macht nichts. Ist alles Dienst der Ernährungswissenschaft. Ja. Sag was! Du musst reden, solange du noch kannst. Mir wird so kalt. Ich stelle fest, Schüttelfrost. Diagnose, Abwehrreaktion des schwächlichen Corpus Rattus. Pech! Mein ärztlicher Rat, Titan, die Fischstäbchen aus dem Verkehr ziehen. Schade, wir haben so viele. Doktor, bei euch, es gibt nichts Richtiges zu fressen? Bananas, Mangos oder leckere Sonnenblumenkerne? Machst du Scherz? Warum Kerne nagen, wenn du Fischstäbchen haben kannst? Vorsicht ist die Mutter der Kanalratte. Auf den ersten Biss schmeckt jedes neue Futter oft lecker. Fängt der Magen an zu schmerzen, ist es meist zu spät. Deshalb ist es besser, es erwischt nur den Vorkoster, nicht gleich die ganze Sippe. Zum Glück war in diesem Fall Chicos Magen nicht tot zu kriegen. Wir sind die Funkerpatrouille. Na, Chico, du hast bestimmt schon viele Kanäle gesehen. Sieh, viele Kanäle haben gekreuzt meinen Weg. Ach, du lieber Kanal, du hast dich erkältet. Komm zu mir, ich wärme dich ein bisschen. No, grazie, Signor. Ich tue das gern für dich. Weißt du, was mir an dir gefällt? Du bist eine Ratte von Welt. Dir kann keiner was vormachen. Aber sag, was hältst du von unserem Kanal? Por favor, Signora, eher nichts wäre übel. Was heißt das, ihr wäre nicht übel? Wenn er wäre kein Kanal. Aber leider, er ist ein Kanal. Comprendere? Kanal stinkt immer als Scheiße. Das hättest du besser nicht gesagt, Chico. Am liebsten spielte ich im Hauptkanal. Da war immer was los. Hier mündeten nämlich alle Seitenkanäle und Abflussrohre. Das wurde immer mehr, rauschte den Hauptkanal entlang und platschte dann runter ins Sammelbecken. Ein riesiges Überlaufbecken, unergründlich tief. Am anderen Ende dieses Abwassersees hing der große Schieber. Einmal hatte ich gesehen, wie er sich schloss. Normalerweise war er hochgezogen. Hinter dem großen Schieber gähnte ein schwarzes Loch. Durch dieses schwarze Loch verschwanden alle Abwasser. Wohin, wusste ich nicht. Keiner wusste das. Niemand von uns Ratten war jemals in die Gegend jenseits des großen Schiebers gelangt. Liebe Rettinnen und Ratteriche, voller Freude stehe ich hier, zu dirigieren eine Kakophonie. Sie ist von mir. Mondschein, mit diesem Titel habe ich sie bedacht. Er klingt in WC-Dur. Röchelverzeichnis Nummer 8. Ich habe diese Kakophonie komponiert, das schöne Leben zu preisen, das jeder von uns hier führt. Weswegen dieses Werk dem weisen Lenker unserer Geschicke, ja, ich bin so frei, unserem verehrten, hochgelehrten Denker, Titan, gewidmet sei. Danke! Liebe Rattinnen und Ratten. Liebe Rettinnen und Ratten, ein A. Schnüffler! Halt die Klappe! Sonst kriegst du was auf die Kappe. 1, 2, 3, 4. Ich weiß. Yeah. habe kleine Frage. Du wagst dich zu erfrechen? Mein Gesangeswerk zu unterbrechen? Nur eine Frage. Ich nix verstehe. Was heißt Mondschein? Wo ist Ihr Mond? Welche Infamie. Zu entweihen meine Mondschein-Kakophonie. Wo die Sonne nichts scheint, Mondschein auch nichts existiert. Welche Schmach, welch Ungemach. Er hat doch völlig recht. Oder habt ihr schon mal dieses Ding mit Namen Sonne gesehen? Sonne? Weißt du, was das ist, Titan? Halt dein Maul, Idiot. Was ist eine Sonne, Chico? In meiner Heimat, man sagt, die Sonne ist wie Mama, die Leben schenkt. Ohne Sonne nichts Leben. Warum? Weil die Sonne strahlt aus, Licht und Wärme. Im Land, wo ich geboren, es gibt alles. Sonne, Mond und Sterne. Sonne, Mond und Sterne. Erzähl uns mehr von diesem Land, Chico. Ja, erzähl uns mehr von diesem Land, Chico. Bei allen Abwassern, niemand erzählt dir irgendwas. Das Konzert ist beendet. Lass mich in Ruhe, Kleiner. Dieses Land, das eine Sonne besitzt und Mondschein, sag mir, wo das ist. No. Sonst Titan zieht dir die Ohren lang. Es hört uns ja keiner, bitte sag mir, wo das ist. Ja, nun, weit, weit weg. Am Rio Mosquito. Was ist das? Ein Wasser. Sehr gefährlich. Besser du nicht schwimmst darin. Aber ich schwimme trotzdem. Warum gefährlich? Weil dort Piranhas warten auf dich. Piranhas? Bestien mit Zähnen größer als Rattenschwanz. Die nagen dich ab bis auf Gerippe 0,nix. Oh, und wie bist du ihnen entwischt? Ich schwimme schneller. Und dann? Rio Mosquito fließt mitten durch grüne Hölle. Das ist Dschungel voller Ungeheuer. Gefährlichste Ungeheuer heißt Boa Constrictor. Boa ist länger als 100 Rattenschwänze und hat keine Beine. Das Gefährlichste sind die Augen. Sie blitzen dich an und sofort du bist wie gelähmt. Dann Boa reißt Maul auf und schluckt dich mit Haut und Haar. Für Boa-Ratze ist nur kleine winzige Vorspeise. Und was hast du gemacht? Oh, ganz einfach. Ich laufe zickzack, zickzack. Boa folgt mir immer zickzack, zickzack. Und in 0,nix, Boa sich verschlingt zu großer, dicker Knoten. Boa liegt heute noch da und kann nicht mehr sich rühren von der Stelle. Ist das wahr? So wahr ich hier stehe. Und dann? Dann Rio Mosquito fließt in andere große, große Wasser und dort du findest Makeo. Makeo? Makeo. Dort scheint die Sonne genau über dir und du wirfst nix Schatten, nur im Bananenwald ist Schatten. Dort machst du Siesta. Siesta? Was ist denn das nun schon wieder? Nun, ein wenig faulenzen, ein wenig träumen, ein wenig hopsen in großes Wasser. Das ist nix Abwasser wie hier. Großes Wasser ist blau. Blaues Wasser? Alles ist bunt in Makeo. Rote Vögel, die Flamingos. Das sind Vögel mit nur ein Bein. Gelbe Katzen mit schwarzen Streifen, sie heißen Zebras. Und grüne Wassertiere, die tragen ihren Bau auf dem Rücken. Und alle Lebewesen sind lustig und singen den ganzen Tag. Bester Sänger heißt Papagei. Papagei? Ganz kleiner, bunter Vogel, der zwitschert besonders hübsch. Und es gibt dort alles zu fressen? Sie. Das geht so. Hitze und Singsang von Papagei macht müde. Ich lege mich aufs Ohr. Abends macht es dann bum, bum, bum. Bum, bum, bum? Das sind die Kokosnüsse. Die fallen vom Baum auf Erde. Durch bum, bum, bum, ich wach auf. Dann ich habe natürlich Hunger. und Porza Madonna, während mein Schlaf leckere Bananen sind gewachsen mir direkt ins Maul. Direkt ins Maul. Tja, was brauche ich mehr zum Leben? Eine Freundin. Ah, eine Signorina. Si, si, si. Sind Signorinas so schön wie Mama? Ach, so wunderschön wie Mama. Um zu gewinnen, ihr Herz, du musst singen. Kurz hinter dem Äquator, gleich rechts von Ecuador, an den Wassern des Rio Mosquito, dort unten liegt Maquillo. Kriegst du, was du willst? Bananen, Kokosmilch und die schönsten Mäusefrauen tun den Bauch dir gerne kraulen. Kraulen. An Maquillos weißem Strand sonst du dich im warmen Sand. Maquillo ist der schönste Platz der Welt. Der schönste Platz der Welt. Der schönste Platz der Welt. Der schönste Platz der Welt. Der schönste Platz der Welt. Der schönste Platz der Welt. Wirst du zurück nach Maquillo wandern? Sie, ich bleibe nicht lange in dieses finstere, feuchte Loch. Vielleicht er ist schönste von alle Kanäle, aber er stinkt wie alle andere. Ich bin Wanderratte. Wanderratten sind immer Erste, die verlassen sinkendes Schiff. Was ist das, sinkendes Schiff? Du fragst noch Löcher mir in den Pelz. Ist doch egal, was ist sinkendes Schiff? Bitte, erzähl mir mehr. Keiner erzählt so schön wie du. Ist es ein Wunder? Ich hab gesehen, die Welt. Ihr nur kennt stinkende Kanal. Warum können wir nicht zusammen was von der Welt sehen? No, no, no, du bist zu klein dafür. Ich hatte gedacht, Chico wäre anders als die anderen. Erwachsene sind alle eingebildet. Dabei ist Erwachsenwerden kein Kunststück. Jeder Dummkopf wird erwachsen. Ist man klein, beachten die Erwachsenen einen nicht. Aber wenn man die Ohren spitzt, dann kriegt man manches mit. Futterpatrouille, so geht das nicht mehr weiter. Jawohl, Titan. Ich frage euch, ist unser Kanal der schönste Kanal der Welt? Jawohl, Titan. Soll er der schönste Kanal der Welt bleiben? Jawohl, Titan. Aber wie? Diese Tore sind alarmierend. Keiner will mehr ein Ohr Schmusemusik hören. Und deine Fischstäbchen, was ist damit? Bananen wollen sie jetzt fressen und Sonnenblumenkerne. Eine Verwirrtheit tritt manchmal auch bei verliebten Rettenden auf, wenn du verstehst, was ich meine. Diese Ratte, ich hasse ja auch noch. Aufhören! Habt ihr den Verstand verloren? Ich frage euch, soll so ein hergelaufener fremder Ratte dich, der noch nicht mal unsere Sprache sprechen kann, uns entzweien? Nein, Titan! Soll so ein Angeber mein Lebenswerk, euren schönen Kanal, schlecht machen? Nein, Titan! Und warum, glaubt ihr, gehört ihr zur Futterpatrouille? Warum? Titan. Du faulst bestimmt nicht. Das wird gefälligst was einfallen. Ich will Ergebnisse. Jawohl, Titan. Ich war so vertieft, dass ich den Schwall Wasser nicht kommen hörte. Als ich mich von dem Schreck erholt hatte, waren die drei verschwunden. Schnell lief ich zurück in unseren Kanal. Wie siehst du denn aus, klatschnass? Warst du wieder mit Chico zusammen? Nein, Mama. Weißt du nicht, wo er steckt? Lass die Pfoten von Chico. Das gibt nur Ärger. Und ich hab gedacht, du magst ihn. Selbst wenn es so wäre, geht dich das nichts an. Aber er ist doch so nett. Ein Nichtsnutz ist er. Seit Chico zu uns gekommen war, hatte Mama sich auffällig oft Fell- und Schnauzhaare geputzt. Aber manchmal ist es besser, das Maul zu halten. Ich musste schnell weiter. Es gab einen Ort, an dem ich Chico noch nicht gesucht hatte. Hilfe! Der Schrei kam vom großen Abwasserbecken her. Tatsächlich sah ich etwas in der dunklen Brühe paddeln. Hilfe! Es war Chico. Nur wenige Schwanzlängen trennten ihn noch von dem dunklen schwarzen Loch hinter dem großen Schieber, in das die Wasser stürzten. Ich hatte mich immer schon gefragt, wofür wir Ratten einen solch langen Schwanz besitzen. Nun fand ich eine Verwendung für ihn. Festhalten, Chico! Es war Schwerstarbeit und gefährlich. Beim Herausziehen wäre ich beinahe selbst in die Brühe gefallen. Ruck! Es brauchte eine Zeit, bis er wieder zu sich kam. Muchas gracias. Hast du nicht gesagt, dass du den Piranhas davongeschwommen bist? Vergiss Piranhas. Piranhas hatten nichts Appetit auf mich. Aha, und wieso gehst du schwimmen, wenn du gar nicht schwimmen kannst? Ganz einfach. Ich träume von Makeo und nicht aufpassen, woran von Becken und dann ich bin ausgerutscht und reingefallen. Ganz einfach. Aber jetzt habe ich endgültig Schnauze voll vom dunklen, feuchten, nassen Kanal. Ich gehe. Ich komm mit. Das ist nichts gute Idee. Warum nicht? Hast du dir Makeo auch ausgedacht wie deine Schwimmkünste? Uno momento. Glaubst du, ich bin Lügner? Außerdem, was wird Mama sagen, wenn du gehst fort? Das ist mein Problem. Wenn wir Makeo gefunden haben, kommt sie halt nach. In der Nähe des großen Abwasserbeckens fanden wir einen Schacht, den wir hochkletterten. Wenn Mama gewusst hätte, dass ich den Kanal verließ, wer weiß, was sie mit mir gemacht hätte. Aus Angst, dass ihrem kleinen Baby da oben in der Oberwelt was passieren könnte. Hier ist es ja so dunkel wie im Kanal. Oh, es ist Nacht. Und du hast gesagt, wenn Nacht ist, dann scheint der Mond und die Sterne funkeln. Hier funkelt nichts. Wer sagt, dass wir schon sind in Makeo? Wir wanderten weiter. Plötzlich sahen wir Lichter blitzen. Wir rannten näher, bis wir an den Rand eines riesigen Weges gelangten. Seltsame Lebewesen mit blitzenden Augen jagten an uns vorbei. Sind das Boa Constrictor? Es ist eine besondere Art von Boa. Stinkende Boa. Besser, wir gehen zurück. Aber wir wollen doch nach Makeo wandern. Sie. Na, dann müssen wir auf die andere Seite dieses Pfades, nicht? Sie. Wir warten, bis keines dieser Ungeheuer in Sicht ist und dann laufen wir rüber. Der Weg ist frei. Also ich zähle bis drei und dann laufen wir los. Eins. Das ist nichts gute Idee, Ratze. Zwei. Diese Ungeheuer fressen uns. Drei. Los, lauf, Chico. Warte, Ratze, ich komme ja. Du nichts weißt, was du tust. Du hast Angst. Ich? Ich bin Chico. Und Chico nix hat Angst. Dann zeig mir endlich Makeo. Makeo ist weit und ohne Futter. Wir verhungern und finden niemals Makeo. Vor uns ragte ein großer Bau empor. Er leuchtete hell. Zum ersten Mal sah ich Zweibeiner. Sie gingen durch eine Öffnung herein und heraus. Auf der anderen Seite fanden wir eine kleine Öffnung, durch die wir unbemerkt hineinhuschten. Bitte beachten Sie unsere Sonderangebote in der Lebensmittelabteilung. 2,5 Minuten Terrine nur 1,99. Schmeckt! Die Futter, das schmeckt wie Zeug von Futterpatronen. Ja, das stimmt. Ob Sie das hier gefunden haben? Zwei Beiner. Mama hat gesagt, sie sind gemeine Raubtiere und unser größter Feind. Man muss ihnen aus dem Weg gehen. Ist das wahr? Es sind nichts Zweibeiner. Ja. Es sind Titan und die Futterpatrouille. Ja. Besser, wir verstecken uns. Wieso verstecken? Nicht fragen, einfach machen. Okay. Was hast du uns zu berichten, Schnüffler? Ich hab ein bisschen herumgeschnüffelt, Titan. Dieses Land, wo die Sonne und der Mond scheint. Alles nur Märchen. Was heißt das? Im Rattennest. Anderen Seite des Hauptkanals. Du weißt, unsere Brüder und Schwestern haben ihn rausgeworfen, weil er ihnen auf die Nerven gegangen ist. Dieser Chico hat nur eine große Klappe und nichts dahinter. So, und was sagt Chico dazu? Der sagt gar nichts mehr. Was heißt das, er sagt nichts mehr? Weil er jetzt bei den Fischen ist. Bei den Fischen? Meinst du etwa damit? Ja. Idiot. Wer hat dir den Auftrag dazu gegeben? Jefrab, ich sollte dafür sorgen, dass Chico seine volllaute Klappe hält. Und du wolltest Ergebnisse, Titan. Da lasse ich euch einmal etwas allein machen und schon geht alles schief. Woher soll Jefrab wissen, dass unser guter alter Schnüffler alles wörtlich nimmt? Es braucht ja keiner zu wissen, wenn wir alle dicht halten. Schweig, Dummkopf! Ich muss nachdenken. Ich hab's. Ich weiß, wie Schnüffler seinen Fehler gut machen kann. Sprich, Riffraff. Er erzählt den anderen, was er getan hat. Das verstehe ich nicht. Was meinst du, wenn ich fragen darf? Die anderen werden Fragen stellen. Wir müssen ihnen eine Erklärung präsentieren. Und dafür benötigen wir einen Schuldigen. Da liegt doch nahe, dass du dich zur Verfügung stellst, Schnüffler. Du hast ihn schließlich zu den Fischen geschickt, oder? Was? Das ist eine gute Idee von Riffraff. Das musst du zugeben, Schnüffler. So ist das. Reinlegen wollt ihr mich? Ich mache die Schmutzarbeit und ihr wascht eure Pfoten in Unschuld. Was sag ich? Ihr serviert mich einfach ab. Wenn ihr glaubt, dass ich mir das gefallen lasse, dann habt ihr euch getäuscht. Ich lass mich von dir nicht mehr rumschubsen, Titan. Und von dir auch nicht, Riffraff. Das werde ich dir noch bereuen. Was sag ich? Das Wasser wird doch noch bis zum Halse stehen. Bis zum Halse! Was meint der damit? Das Wasser bis zum Halse? Na, lass den Dummkopf plappern. Hauptsache Ruhe im Kanal. Bei allen Abwassern. Ich möchte nicht, dass so etwas noch mal passiert. Habt ihr mich verstanden? Jawohl, Titan! Lasst uns gehen, wir müssen unseren Ratten ihr Futter bringen. Bitte beachten Sie, Sahnewunder, 30% Fettgehalt, Sonderpreis nur 1,59. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Erklärung, Chico. Diese Futterpatrouille ist gemeingefährlich. Ist das alles? Ich habe nichts Böses getan. Und was ist mit dem Land, in dem es Sonne und Mondschein gibt? Das ist... alles erstunken und erlogen. Meine Geschichte hat dir doch gefallen, oder nicht? Ja. Schöner Traum. Ein Traum kann wahr sein, wenn du ihn wahr machst. Na, wie soll ich den Traum wahr machen, wenn Makeo gar nicht existiert? Ja, was ist? Ach, ich kann machen, was ich will. Alle sind böse auf mich. Du kannst deinen Fehler wieder gut machen. Wir müssen nämlich was unternehmen. Schnüffler führt irgendwas im Schilde. Soll er doch. Ach, verstehe. Große Klappe und nichts dahinter. Sag das noch mal. Eine Ratte ist nichts ohne ihre Familie. Deshalb steht das Wohl der Sippe immer an erster Stelle. Selbst wenn wir uns dafür umbringen lassen. Eins. Ratze. Wir sollten einen anderen Weg probieren. Zwei. So warte doch. Drei. Los, Chico. Ich komme ja. Och je. Ich schwöre, wenn ich Mama je wiedersehe, dann... Was dann? Dann werde ich sie bitten, nie wieder so einen Verrückten wie dich in die Welt zu setzen. Wir suchten alle Kanäle ab. Doch Schnüffler schien wie vom Erdboden verschluckt. Dann kamen wir zum großen Schieber. Alles schien normal. Der Schieber war hochgeschoben. Das stinkende Abwasser gluckste und blubberte. Das schwarze Loch gähnte. Schau mal, Ratze, da oben. Doch irgendwas war anders. In einer Ritze im feucht glänzenden Mauerwerk bewegte sich etwas, ein dunkler Punkt mit einem langen Schwanz. Plötzlich lachte der dunkle Punkt. Bis zum Hals wird es Ihnen stehen. Was suchte Schnüffler da oben? Noch hatte er uns nicht bemerkt. Er war zu beschäftigt mit einer Trosse, die dort hing. Bis zum Hals. Wie wild bemerkte er die Trosse mit seinen langen Eckzähnen. Der Schieber hängt an der Trosse. Im selben Moment geschah es. Die Trosse riss. Schnüffler flog in hohem Bogen durch die Luft und landete im Abwasserbecken. Gleichzeitig krachte der große Schieber runter. Das war es, was Schnüffler gemeint hatte. Wenn der Schieber nicht hochgezogen war, dann konnten die Abwasser nicht mehr abfließen. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Nicht lange und die ganze Kanalisation, die ganze Oberwelt samt Zweibeinern würde von ihrem eigenen Abwasser überschwemmt werden. Und wir Ratten hier unten, wir würden als Erste ersaufen. Ein sinkendes Schiff, wie ich gesagt habe. Wir müssen die anderen warnen. Mach du das, ich. Was ist mit Mama? Du wolltest Mama doch um etwas bitten. Ach, schon gut. Diesmal mussten wir nicht lange suchen. Die anderen hatten sich schon in unserem Bau versammelt. Sahnewunder. Das nagen wir mit Freude. Sahnewunder. Der Stoff, aus dem das Futter ist. Sahnewunder. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Hallo, herhört. Ruhe. Oh, Chico. Ratze. Ein Gespenst. Wo hast du gesteckt, du Taugenichts? Unsinn, Doktor. Es gibt keine Gespenster. Aber lebende Wasserleichen gibt es schon. Das war ein Versehen, Chico. Ich meine, Schnüffler hat da was falsch verstanden. Hebt euch das für später auf. Wir müssen weg. Der Kanal versinkt. Was soll dieser Blödsinn? Man kann es auch anders sagen. Die Scheiße steigt immer höher. Bei allen Abwassern. Ich möchte dieses Wort nie mehr hören. Dort findet ihr auch eine echte Wasserleiche. Als sie noch keine Leiche war, hieß sie Schnüffler. Chico freute sich zu früh. Schnüffler konnte besser schwimmen als er. Als wir zum großen Schieber kamen, wankte er uns entgegen. Schleich, steht euch das Abwasser bis zum Hals. Hey, wo wollt ihr hin? Dann erreichten wir das große Wasserbecken. Der heruntergefallene Schieber überzeugte sogar Titan. Liebe Rettinnen, liebe Ratten, noch nie war die Lage so ernst wie heute. Ein dunkles Schicksal schwebt über unseren Häuptern. Aber fürchtet euch nicht, ich Titan! Schon gut, Opa, wir müssen weiter. Bei allen Abwassern, du 6 Monate alter Rotzlümmel, erfrechst dich, mich, den großen Titan, zu unterbrechen. Du hast selbst gesagt, Titan, dass 6 Monate alt genug ist. Danke, Mama, danke. Chico, Mama und ich liefen einfach voraus. Die anderen folgten uns. Eins. Ratze! Mama! Ich befehle euch! Kommt sofort zurück! 2. Ihr rennt in euer Verderben! 3, los! Wartet! Lasst mich nicht allein! Nehmt mich mit! Womit habe ich das nur verdient? Ich habe doch alles getan für meine Sippe. Ich wollte immer nur das Beste. Doch wie ging es weiter? Wo lag das Land, in dem einem die Bananen in den Mund wachsen? Existierte es oder existierte es nicht? Ich schaute Chico an, er schaute mich an. Dann schauten wir beide Mama an und die wusste, wo es lang ging. Immer der Nase nach. Immer der Nase nach. Wir gelangten in eine Gegend, die übersät war mit Abfall. Dosen, Tüten, Lappen, fauliges Holz und rostiges Eisen und stinkend verwesende Futterreste. Doch auch hier schien kein Mond und funkelten keine Sterne. Hab ich jemals behauptet, dass Markeo um die nächste Ecke liegt? Wir liefen weiter, immer der Nase nach. Langsam wurde es heller. Und dann ging es nicht mehr weiter. Neue, nie gerochene Gerüche nach Wind und Wetter kitzelten unsere Nasen. Ein endloses Wasser erstreckte sich vor unseren Augen. Ich hab's gewusst. Ende, Schluss, aus. Eine Sackgasse. Oder wo? Bitteschön, geht es hier nach Markeo? Hier ist es nicht, also kann Markeo nur am anderen Ende des großen Wassers. Und wie, bitteschön, kommen wir dahin, du Besserwisser? Wir schwimmen. Natürlich muss unser Nichtschwimmer Chico dann hierbleiben. Hört ihr, was ich höre? Ja, die Stadt ertrinkt in ihrer Schiff. Ein sinkendes Schiff. Das Ende meines Kanals. Das Ende unseres Kanals. Der Mond vom Canale Grande wird für uns nie untergehen. Nichts wie weg. Ja, nichts wie weg. Was ist, Titan? Futterpatrouille. Wollt ihr hier bleiben? Ein Ohr, du kommst doch mit, oder? Ja, Mama. Liebe Ratten, was wir einst hatten, ist untergegangen. So lasst uns neu anfangen. Auf dem großen Wasser, nicht weit weg vom Ufer, schaukelte ein großes Ungetüm. Lange Taue verbanden es mit dem Ufer. An der Wand des rostigen Potts war in großen Buchstaben ein Wort aufgemalt. Es per Anza. Das heißt Hoffnung. Hoffnung ist ein schöner Name. Auf dem dicksten der Taue liefen wir rüber. Sogar Riffraff und Doktor kamen mit. Kaum waren wir angelangt, zitterte und erbebte der riesige Körper des Ungetüms. Aus einem Versteck beobachteten wir, wie Zweibeiner die Taue einholten. Dann ging der Lärm über in ein gleichmäßiges Pochen. Durch ein Loch in der Wand sahen wir, wie sich das Land entfernte. Bald bildete es nur noch einen schmalen Strich am Horizont. Auf Wiedersehen, geliebter Kanal. Auf Nimmerwiedersehen. Und so begann eine lange, abenteuerliche Reise. Eine Reise, von der wir nicht wussten, wo sie enden würde. Aber eines wussten wir. Was wir finden würden, konnte nur besser sein als das, was wir zurückließen. Wir beide werden viele Kinder haben. So? Ja. Und sie werden genauso wie Raxe. Das verspreche ich dir. Das Erste, was wir taten, war schlafen. Wir schliefen und schliefen. So müde waren wir. Aufwachen! Futter! Wer hat da was von Futter gesagt? Wir! Wir haben euch was Leckeres mitgebracht. Was denn? Schlemmerfilet mit feiner Champignon-Auflage? Falsch! Milchfertigbrei mit Schoko? Falsch! 1er luftgetrocknete Mettwurst. Falsch, falsch, falsch! Sonnenblumenkerne! Sonnenblumenkerne? Hab ich doch schon mal von gehört. Die gibt es jetzt öfter. Ach du lieber Gott! Auch wenn ihr böse Wichter die eigentlich nicht verdient habt. Im Alter noch mal ganz von vorn anzufangen, ist nicht leicht. Doch Titan bemühte sich. Ich muss zugeben, ich war nicht immer einverstanden mit dir, Ratze. Aber wenn die Zeiten sich ändern, muss man neue Wege beschreiten. Das hast du richtig erkannt. Überhaupt hast du dich prächtig gemacht, Ratze. War ja auch nicht anders zu erwarten. Du bist schließlich mein Enkel. Nun, die Zeit ist wohl gekommen, dir die lang erwartete Frage zu stellen. Willst du mein Nachfolger werden? Ratze? Nö. Was? Du willst nicht? Nö. Bei allen Abwassern. Wer soll denn sonst mein Nachfolger werden? Niemand. Ein Titan reicht. Oh, lieb von dir. Also gut, warum nicht? Ich bin schließlich noch lange nicht am Ende meiner Kräfte. Wenn ihr das so wünscht, dann bleibe ich eben Häuptling. Nö, ab jetzt entscheiden wir zusammen, was gemacht wird. Was? Wir alle? Ja. Auch Mama? Und Chico? Das meinst du doch nicht im Ernst? Das könnt ihr doch nicht machen! Mein eigener Enkel, mein eigen Fleisch und Blut! Ja, und dann tauchte auf einmal Schnüffler auf. Er war uns heimlich gefolgt. Im letzten Moment war er zur Esperanza gepaddelt und an der Ankerkette hochgeklettert. Mit uns konnte er nicht in Frieden leben, ohne uns aber auch nicht. Ohne dich wären wir nie auf Reisen gegangen. Deshalb verzeihen wir dir ausnahmsweise deine Missetaten. Wirklich? Vielen Dank, Chico. Wir brauchen einen Vorkoster. Und da haben wir an dich gedacht. Was hältst du davon? Na ja. Komisch. Es gibt welche, die können machen, was sie wollen. Immer haben die mehr Glück als Verstand. Schnüffler war so einer. Da im Frachtraum der Esperanza nur Säcke mit leckeren Sonnenblumenkernen und Weizenkörnern lagerten, fraß er sich vergnügt, dumm und dick. Dann geschah es. Weit, weit weg, am anderen Ende des großen Wassers. Ganz leise und ganz langsam tauchte ein riesiger, glühender Ball aus den Fluten auf. Er stieg den Himmel empor, wurde immer heller und gleißender und heißer. Er wärmte unsere Körper, die klamm von der Kühle der Nacht waren. Was habe ich euch gesagt? Die Sonne! Die Sonne! Sonne! Die Sonne! Die Sonne, und wo die Sonne ist, da muss Makeo sein! Makeo! Lasset uns transpirieren, lasset uns musizieren! Eins, zwei, drei, vier. Hum baba hum baba hum baba hum baba hum baba hum baba hum baba ba. Kum baba hum baba hum baba hum ba. Hinter dem Äquator gleich. Hum baba hum baba hum. Rechts von Ecuador an den Wassern des Rio Mosquito. Dort. Und dann liegt Makeo. Hum baba hum baba hum ba. Hinter dem Äquator. Vier. Hum baba hum baba hum baba hum baba hum baba hum.